Erster Gott änderte das Leben von Zion. Wir fühlten uns wie in einem Traum. Zweiter, wir lachten sehr viel. Wir sangen laute Lieder vor Freude. Andere Völker sagten, Gott hat Großes für sie getan. Dritter, Gott tat große Dinge für uns. Wir waren sehr glücklich. Vierter, Gott, bitte ändere unser Leben wieder. Sei wie Wasser in der trockenen Wüste. Fünfte, Menschen weinen beim Säen von Samen. Aber sie werden mit Freude ernten. Sechster, ein Mann geht weinend auf das Feld. Er trägt seinen Samen. Er kommt mit Freude zurück. Er bringt sein Getreide heim.